Vor 50 Jahren, am 17. Oktober 1973, starb die Dichterin Ingeborg Bachmann nach einem Brandunfall in ihrer Wohnung in Rom. Wir erinnern an sie mit einem Hörstück von Susanne Ayub. Es folgt den Erinnerungen einer engen Vertrauten von Ingeborg Bachmann, der Lyrikerin Christine Korschel. Sie hat über die Zeit zwischen dem Brandunfall und dem Tod der berühmten Dichterin ein Protokoll verfasst und 2014 veröffentlicht. Das Hörstück verwebt Korschels Erinnerungen mit anderen Quellen und mit der Stimme Ingeborg Bachmanns, einer der bedeutendsten deutschsprachigen Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts. Der Anfang von Schreiben für mich hängt für mich mit Komponieren zusammen, denn ich habe seltsamerweise zuerst zu komponieren angefangen und da war ich ein Kind. Und zu schreiben angefangen habe ich, weil mir doch niemand die Worte dafür gegeben hat, die ich gebraucht habe. Also habe ich sie mir selber geschrieben. Ho bisogno d'acqua. Die Verbrennung. Berichte, Erinnerungen, Mutmaßungen. Zum Tod von Ingeborg Bachmann in Rom. Ein Hörstück von Susanne Ayub. Pronto? Casa Bachmann? Sì. La signora Bachmann prega la signora Korschel di venire all'ospedale Sant'Eugenio in Eur, centro grandi ostinati. 26. September 1973. Gegen 11.30 Uhr Anruf aus dem Krankenhaus Sant'Eugenio. Frau Bachmann bittet Christine Korschel ins Krankenhaus zu kommen. Centro Grande Ustionati, in die Abteilung für schwere Brandverletzungen. Zugegeben, dass ich nicht mehr weiß, warum ich hier lebe. Zugegeben, dass hier das Leben ist, wie es überall ist. Eines Tages wird jemand heiraten. Jemand wird einen Lehrstuhl bekommen. Jemand wird sich erhängen. In eine Nervenklinik kommen. Es wird alles wie überall sein. Kein Kolosseum, kein Kapitol helfen darüber hinweg. Und was also hilft einem dann hier, zwar nicht hinweg, aber doch zu leben? Krankenhaus Sant'Eugenio, 4. Stock. Links vom Eingang ist ein kleiner offener Raum. Ich sehe auf der Seite eine Reihe schwarzer Wandtelefone. Bei einer Krankenschwester erkundige ich mich nach Signora Bachmann. Sie weist auf einen der Apparate. Von dort aus soll ich Kontakt mit ihr aufnehmen. Sie habe ein Telefon am Bett. Ich kann also nicht zu ihr gehen. Es gibt auch kein Fenster. Der Zutritt ist nur Ärzten und dem Pflegepersonal gestattet. Ich zögere, nehme den Hörer in die Hand. Ingeborg? Hier ist Christine. Zu meiner Erleichterung antwortet sie mir gleich. Ihre Stimme klingt ganz normal. Christine, wir werden unsere Reise lange nicht machen können. Am Donnerstag, 27. September, sollte ich sie zu einem Kuraufenthalt nach Bad Kastein begleiten. Sie bittet mich, morgen wiederzukommen und ihr den Reisepass, eine Zahnbürste und ein Nachthemd mitzubringen. Ich frage sie nicht nach den Umständen ihrer Einlieferung, warum sie auf die Station gekommen ist, heute, früh morgens. Auch bin ich nicht allzu erschrocken, lasse mich täuschen von ihrer festen Stimme. Dr. Lombardi, che cosa è successo alla signora Bachmann? Ich frage nach ihrem Zustand. È molto grave, la signora. Ein sehr schwerer Fall. Zum ersten Mal ergreift mich ein Gefühl der Angst um Ingeborg. Im Badewasser schwimmen schwarze Stofffetzen. Auf dem Fliesenboden liegt das Batist-Nachthemd, voll Brandflecken. Ein Bettschal aus Wolle, schwarz versenkt. Maria Theophili war in der alten Wohnung Ingeborgs Haushälterin und fürsorgliche Freundin. Sie erzählt, wie sie Ingeborg in ihrer Wohnung vorgefunden hat. Ingeborg hat ihr die Tür geöffnet, mit einer Decke um die Schultern, vorne halb offen. Maria war über die großen Brandwunden auf der Haut so erschrocken, dass sie sofort eine Ambulanza gerufen hat. Die deutsche Lyrikerin Christine Koschel und ihre Freundin, die Germanistin Inge von Weidenbaum, damals Mitarbeiterin von Radio Vatikan, sind Ingeborg Bachmanns junge Freundinnen in Rom. Später die Herausgeberinnen von Bachmanns Werken, heute zwei alte Damen. Sie erzählen von vielen unbeschwerten Stunden, Sonnenbädern auf der Terrasse, einem unkomplizierten Umgang miteinander, obwohl per sie. Ingeborg hatte eine große Gabe, um die Dinge herumzusprechen. Schweigen war ihre noble Waffe. Wenn sie hierher zu uns kam, war sie ganz natürlich. Der Palazzo Sacchetti ist ein düsteres Renaissance-Bauwerk. Fenster, die auf den Tiber blicken. Zwei Stockwerke umfasste Bachmanns Wohnung. Bewohnt hat sie nur eines davon. Die fünfte und letzte Adresse in dieser Stadt. Wenn man dauernd konfrontiert wird mit der Abscheulichkeit dieses Alltags, kann es ein Paradox sein. Denn was wir haben, ist nichts. Reich ist man, wenn man etwas hat, das mehr ist als materielle Dinge. Ein Foto, aufgenommen im Portico des Palazzos. Ein hohes Gewölbe. Rechts im Bild Bachmann. Sie ist in ein dunkles Tuch eingehüllt und lehnt an einem steinernen Wandpfeiler. Den Körper von der Kamera abgewandt, blickt sie ins Treppenhaus, wo eine Nische in die Mauer eingelassen ist. Darin eine Figur, überlebensgroß, wartend, wachend. Ich glaube an etwas und das nenne ich, ein Tag wird kommen. Und eines Tages wird es kommen. Ja, wahrscheinlich wird es nicht kommen, denn man hat es uns ja immer zerstört. 27. September. Mit dem Schlüssel zur Wohnung gehen wir in den Palazzo Sacchetti. Zu unserer Überraschung finden wir die Wohnung makellos aufgeräumt vor, auch das Badezimmer. Das angebrannte Batist-Nachthemd und der Bettschal liegen im Abfalleimer in der Küche, als ob sich das Geheimnis dieses Unfalls darin verbergen würde, nehmen wir beides an uns. Später übergeben wir sie der Familie Bachmann. Zur Besuchszeit fahre ich allein ins Krankenhaus. Wieder halte ich den schwarzen Telefonhörer in der Hand. Ich melde mich mit leiser Stimme. Ingeborg. Dann frage ich beunruhigt über das Schweigen eine Krankenpflegerin. La Signora Bachmann. La Signora è senza coscienza. Die Signora ist ohne Bewusstsein. Erst jetzt begreife ich den Ernst der Situation. Noch fassungslos über die Auskunft im Krankenhaus nehme ich den Bus zum Pantheon zurück. Eine halbe Stunde dauert die Fahrt vom historischen Stadtzentrum zum Ospedale Sant'Eugenio im Südwesten Roms. Ein Stadtteil, erbaut unter Mussolini für die Weltausstellung 1942, die nicht stattfand. Breite Straßen, pompöse Architektur des Faschismus. Das Krankenhaus hat einen riesigen Anbau bekommen, doch der alte Trakt, in dem Ingeborg Bachmann lag, existiert. Selbst die Wandtelefone, mit denen man die Patienten in ihren Zimmern anrufen konnte, sind immer noch da. Auf den Gängen muss schon wieder gewischt werden. Einige bekannte Personen sind hier auch heimlich eingeliefert worden, nachts bei Blaulicht. Die meisten sind aber Anverwandte, die alle keinen Halt angeben können. Adressen haben sie, aber keine nächsten Angehörigen. Wichtigster Punkt, der nächste Angehörige. Die Nachtschwester sagt, er ist unterwegs, er kommt von da oder dort. Gemeint sein muss der nächste Angehörige. Está bien. 28. September. Ingeborgs Schwester Isolde kommt mit dem nächsten Flugzeug nach Rom. Ingeborgs Zustand ist stabile, ihr Zustand ist stabil, teilt uns der Arzt mit. Mehr kann oder will er im Augenblick nicht sagen. Wenn der Traum anfängt, weiß ich schon, dass ich verrückt bin. Die Welt ist nicht mehr die Welt. Es sind noch Elemente von ihr da, alle Details, aber in einer Zusammensetzung, die irre ist. Ich versuche dieses Herauskommen, aber es gelingt nicht. Ich liege auf dem Boden und denke, ich muss die Menschen rufen, laut und mit klarer Stimme, die mich retten können. Dann kommt ein katastrophales Fallen ins Nichts. Die Irrsinnswelt ist zu Ende. Ich komme zur Besinnung, ich greife mir an den Kopf, habe lauter Metalldrähte auf dem Kopf und schaue mich erstaunt um. Um mich sitzen jetzt einige Ärzte in weißen Kitteln, die mich freundlich ansehen. Man sagt mir, man habe einen Elektroschock gemacht. Ich sei jetzt gerettet. »29. September. Wieder fahren wir ins Krankenhaus. Dr. Lombardi spricht zum ersten Mal über eine Schädigung des Gehirns. Compressione cerebrale significa...« »Er fordert uns auf, alle in der Wohnung auffindbaren Medikamente zur Untersuchung nach Sant'Eugenio zu bringen, da sie keine Erklärung für die epilepsieartigen Anfälle bei Ingeborg Bachmann hätten.« An die Sonne. Schöner als der beachtliche Mond und sein geadeltes Licht. Schöner als die Sterne, die berühmten Orden der Nacht. Viel schöner als der feurige Auftritt eines Kometen und zu weit schöneren Berufen als jedes andere Gestirn, weil dein und mein Leben jeden Tag an ihr hängt, ist die Sonne. Am 30. September bringt Christine Koschel einen ganzen Korb voll eingesammelter Medikamente aus Bachmanns Wohnung. Ein Medikament, von dem eine Abhängigkeit vermutet wird, findet sich nicht darunter. Noch immer keine besseren Nachrichten über das Befinden der Patientin. Piazza del Collegio Romano Nummer 3. Distretto di Polizia. Hier hat die polizeiliche Ermittlung begonnen. Da Ingeborg Bachmann als ungeklärter Notfall mit der Rettung und ohne Ausweis ins Spital eingeliefert wurde, musste die Polizei informiert werden. Angehörige und Freunde werden vorgeladen, um ihre Aussage zu machen. Vor dem Gang zur Polizei hatte Isolde gebeten, dass die Polizei nichts von Ingeborgs Psychopharmaka-Abhängigkeit erfahren dürfe. Sie schämt sich ganz offenbar ihrer Schwester. Die Abhängigkeit könnte ihrem Ruf schaden. Ich reagiere widerwillig, verspreche aber, solidarisch zu sein. Auch aus dem Gedanken, dass Ingeborgs weiteres Leben nicht belastet werden sollte. Schöne Sonne, die aufgeht, ihr Werk nicht vergessen hat und beendet am schönsten im Sommer, wenn ein Tag an den Küsten verdampft und ohne Kraft gespiegelt die Segel über dein Aug ziehen, bis du müde wirst und das Letzte verkürzt. Einlieferung der Signora Ingeborg Bachmann ins Krankenhaus um 7.05 Uhr mit Verbrennungen zweiten und dritten Grades, steht im Polizeibericht. Erklärungen dazu kann die Genannte nicht abgeben. Zwei Polizeibeamte nehmen einen Lokalaugenschein in der Via Giulia vor. Bei der Untersuchung von Bachmanns Schlafzimmer finden sie ein paar Zigarettenbrandflecken im Bett, aber keine Brandspuren. Im Rückblick hat die protokollierte Lüge zur unaufhaltsamen Mythenbildung beigetragen. Nicht die schwere Tablettensucht, sondern der Brandunfall gab Anlass, über Ingeborg Bachmanns Tod zu spekulieren. Es heißt doch, dass man aufgegeben hat zu leben, dass man den Sargdeckel über sich schon geschlossen hat. Das Leben ist zu Ende. Schön war es nicht. Im Gegenteil. Es war eine einzige Beleidigung und Erniedrigung von allem, woran ich geglaubt habe. Oktober. Am Dienstagabend kommt Ingeborgs Bruder Heinz aus Senegal in Rom an. Er arbeitet dort als Geophysiker. Er muss sofort wieder nach Dakar zurück. An seiner Stelle wird seine Ehefrau Sheila nach Roma kommen. 3. Oktober. Nani Demus, die aus Wien angereiste Freundin von Ingeborg, ist zum Blutspenden nach St. Eugenio gekommen. Sie erklärt danach ungefragt, Ingeborg habe sie zur Verwalterin ihres Nachlasses bestimmt. Da alle anderen noch auf Ingeborgs Genesung hoffen, werden diese Worte als gefühllos empfunden. Am Nachmittag Telefonanruf aus Malta, Freddy Griesel. Bei ihm hatte Ingeborg letzten Sommer ihre Ferien verbracht. Er hat auf einem Umweg von Ingeborgs Unfall erfahren. Seit ich in Rom mit aller Habe angelangt bin, ist mir alles sehr deutlich geworden. Ich will das auch nicht. Ich will etwas anderes. Ich habe immer mehr wollen. Immer mehr. Ich bin ungeeignet für alles hier. Voglio un'altra cosa. Voglio tutto. E tutto per me è il deserto. Ich habe immer gedacht, es gäbe keine Entsprechung dafür, was ich will, aber die Wüste ist die Entsprechung. Es gibt sie. Und ich sitze hier und halte Termine ein und mache mich glauben, dass es die Literatur gibt. Die gibt es nicht mehr für mich. Ich bin aus diesem Paradies gefallen. In Rom sah ich, dass die Peterskirche kleiner erscheint als ihre Maße und doch zu groß ist. Es heißt, Gott wollte seine Kirche auf einem Felsen und fest stehen haben. Diese nun erhebt sich über dem Grab ihres Heiligen, das man freilegt. So ist es der Heilige selbst, der sie in Gefahr bringt und schwächt. Trotzdem treten die großen Feste noch laut auf mit Paletten im Purpur unter Baldachinen und in den Nischen ersetzt Gold das Wachs. Chiesa grande, devozione poca. Noch sorgen die Armen in ihrer Behutsamkeit dafür, dass die Kirche nicht fällt. Und der sie gegründet hat, verlässt sich schon auf den Schritt der Engel. Oktober. Ich fahre mit Isolde zur Banca Nazionale del Lavoro, wo Ingeborg ein Sparkonto hat. Ich kenne die Bankleute, weil ich mit Ingeborg oft nach unseren Spaziergängen dort war. I am Sheila. How do you do? Sheila, Heinz Bachmanns englische Ehefrau, trifft mittags in der Via Giulia ein. Er hatte schon zuvor nach Dakar zurückfliegen müssen. Anschließend wieder ins Krankenhaus. Ohne wesentliche Neuigkeiten. Spät abends, nachdem ich wieder zu Hause bin, ruft Sheila an. Ingeborgs Schwester Isolde muss sofort zurück. Ihr Mann Franz Moser ist bei einem Motorradunfall gestorben. Schwer zu sehen ist, was unter der Erde ist. Wasserstätten und Todesstätten. Treppen führen hinunter zu Zisternen, die der Wind ausgetrunken hat, zu Brunnenhäusern von Kragstein überwölbt und in weichen Duft gehüllt, zu Blutstropfen, die Quellen auslösten. Die Wege senken sich in die Katakomben. Oktober. Unsere Freundin Lisa hat Blutgruppe B und spendet Frischblut für Ingeborg, das Dr. Lombardi extra haben will. Nachmittag Anruf von Heinz Bachmann aus Dakar. Dann Anruf von Isolde, wir sollen uns im Namen der Familie Bachmann an die österreichische Botschaft wenden, die für die Beschaffung von Blutkonserven aus Österreich sorgen werde. Für die nächsten 15 Tage werden mindestens 28 Liter gebraucht. Ingeborgs Zustand unverändert ernst. Ich könnte beginnen. Stellen Sie sich vor, ein Mensch hat, ich also, einige schwierige private Dinge zu ertragen. Er ist keineswegs krank, empfindet sich auch nicht als krank. Es geschieht nichts weiter, als dass er in eine für ihn unerträgliche Situation gerät. Und ohne etwas mit dieser Situation in Zusammenhang zu bringen, sucht er einen Arzt auf. 11. Oktober, früh im Krankenhaus. Ich spreche über den Transport von Blutkonserven, die vom Roten Kreuz aus Österreich angeboten werden. Doch erst muss ein Permesso di Importazione, eine Einfuhrerlaubnis, besorgt werden. Der Arzt, ein Internist, macht, wie es sich gehört, einige Untersuchungen, gibt einige Spritzen, gibt Tabletten, darunter zum ersten Mal, was ich später als Psychopharmaka kennengelernt habe. Abends gehe ich erschöpft nach Hause und sehe Frau Demus an der Haltestelle beim Pantheon stehen. Sie trug immer einen grünen Zweig bei sich, man wusste aber nicht, von welchem Baum oder Strauch. Ursprünglich wollte sie im Palazzo Sacchetti bei Ingeborg übernachten. Ingeborgs Schwester Isolde konnte sich nicht zur Gastfreundschaft entschließen. 36% der Hautoberfläche sind verletzt. Kein Todesurteil. Doch die Patientin hat das Bewusstsein verloren und kehrt nur mehr für Augenblicke zurück. Konvulsionen treten auf, die epileptischen Anfällen gleichen. Die Ärzte stehen vor der Frage, ob es sich um Folgeerscheinungen der Verbrennungen oder um Abstinenzsymptome handelt. Ohne die Sonne nimmt auch die Kunst wieder den Schleier. Du erscheinst mir nicht mehr, und die See und der Sand, von Schatten gepeitscht, fliehen unter mein Lied. Schönes Licht, das uns warm hält, bewahrt und wunderbar sorgt, dass ich wieder sehe und dass ich dich wiedersehe. Il corpo reagisce bene, è la testa che non va. Der Körper reagiert gut. Der Kopf nicht. Nach 2 Jahren physischer Krankheit tauchte in mir der Verdacht auf, dass ich an etwas anderem leide. Plötzlich war mir alles klar. Ich war ja nicht krank. Ich war nur krank, aber ganz anders. Und niemand hatte mich je gefragt, warum ich leide. Warum ich nachts aus dem Fenster springen wollte. Meine Herren, ich bitte Sie, sagen Sie den Internisten auf der ganzen Welt, es könnte sein, es könnte immerhin sein, dass ein Mensch nicht nur Erstickungsanfälle oder Kopfanfälle hat, es könnte doch sein, dass er einen Therapeuten braucht. Und zwar sofort. Campo dei Fiori. Auf dem Markt im Zentrum Roms ist 1954 ein Teil einer Fotoserie entstanden. Die Fotos sind ansprechend. Die Frau ist jung. 28. Gut aussehend. Erfolgreich. Der Fotograf, Herbert List, kannte Bachmann. Er war in München einige Zeit ihr Nachbar gewesen. Eines der Bilder wird Spiegelcover und macht Ingeborg Bachmanns Gesicht mit einem Schlag bekannt. Dieses Gesicht erzählt nichts. Es ist verhüllt. Eine Maske. Mauer sogar. Die heiteren römischen Buben, die auf einem Marktbild hinter ihr hervorlugen, stehen in einem merkwürdigen Gegensatz dazu. Man hat mir EKG gemacht und EEG und 100 Untersuchungen. Aber niemand hat mich gefragt, was haben Sie denn? Warum sind Sie so elend? Niemand. Und ich habe doch ausgesehen, ganz gewiss, wie ein zu Tode verwundetes Tier. Das war doch zu sehen. Meine Herren, muss man denn wirklich ein Arzt sein, um das zu sehen? Ganz in der Nähe die Piazza Navona. Schönste Gegend. Touristenpflaster und Verkehrshölle. Der Suhrkamp-Lektor und Joyce-Herausgeber Klaus Reichert, damals 30, hat Ingeborg Bachmann auf ihren Wunsch in Rom besucht. Auf diesem Platz hat sie ihn in ein Restaurant eingeladen. Ich wollte Sie immer kennenlernen. Sie sprechen über Literatur, über James Joyce, auch über den Thomas Bernhard. Ein Kriterium macht für Sie Literatur aus. Das trifft auf ihn zu. Die Literatur muss durch die Person des Autors gedeckt sein. Sie spazieren durch die Via Veneto. Sie zeigt ihm Strichjungen und Drogendealer. Als sympathisch, herzlich zugewandt erinnert sich Reichert an sie. Normal, ohne Kapriezen. Zuletzt trinken sie Kamillentee in einer Bar. Das macht man hier so nach einem durchzechten Abend, erklärt sie ihm. Das macht man hier so nach einem durchzechten Abend. Er kennt ihren Ruf, ihre Offenheit und macht sich Sorgen, ob sie versuchen wird, ihn zu verführen. Sie tut es nicht. Eine Verlorene ist sie für Paul Celan. Von ihrem Vielfachleben spricht Hans Magnus Enzensberger. Tief verschlüsselt nennt sie Klaus Wagenbach. Ihre Schusseligkeit war Teil des Spiels. Ihre Eitelkeit. Die Kurzsichtige wollte keine Brille aufsetzen. Eigentlich war sie stabil, ging aber herum wie eine Fee. Martin Walser erinnert sich an Whisky-Trinken auf dem Fußboden zwischen den Seiten des Malina-Manuskripts. Er war damals ihr Lektor. So viele Bilder, Etiketten. Sie liebte den Underground, das sagt eine Frau. Marianne Frisch, Bachmanns Nachfolgerin an der Seite von Max Frisch. Die Beziehung zwischen dem Mann und der Frau, die ist wohl nicht erst heute problematisch. Die muss es wohl schon seit uralten Zeiten sein. Denn sonst würden uns nicht so viele Bücher, von der Bibel angefangen, über die große Literatur aller Länder darüber etwas sagen. Heute ist die Situation natürlich etwas anders, denn der größte Teil der Frauen arbeitet, ist unabhängig und doch nicht unabhängig. Für mich hat es dieses Problem im Grunde nicht wirklich gegeben. Ich habe von Anfang an gewusst, dass ich gegen die Ehe bin, gegen jede legale Beziehung, obwohl das nicht ausschließt, dass Beziehungen, die nicht legalisiert sind, genauso tragisch und fürchterlich sein können wie die, die legal sind. Nichts Schöneres unter der Sonne, als unter der Sonne zu sein. Nichts Schöneres, als den Stab im Wasser zu sehen und den Vogel oben, der seinen Flug überlegt und unten die Fische im Schwarm, gefärbt, geformt, in die Welt gekommen mit einer Sendung von Licht und den Umkreis zu sehen, das Geviert eines Felds, das Tausendeck meines Lands und das Kleid, das du angetan hast. Und dein Kleid, glockig und blau. Schönes Blau, in dem die Pfauen spazieren und sich verneigen. Blau der Fernen, der Zonen des Glücks mit den Wettern für mein Gefühl, blauer Zufall am Horizont. Und meine begeisterten Augen weiten sich wieder und blinken und brennen sich wund. Oktober. Heidi Auer aus St. Moritz, Ehefrau des dort beliebten Sportarztes Fred Auer, taucht im Santo Genio auf. Sie weiß bereits seit dem 28. September von Ingeborgs Krankenhausaufenthalt. Dem Ärztepersonal erzählt sie gerade vom Whisky und den Schlafmitteln, die Ingeborg zusammen einnehmen würde. Wieso kommt diese lebenswichtige Information so spät? Vorwurfsvoll wendet sich Dr. Lombardi an die Freunde und Angehörigen, die seit 19 Tagen ins Krankenhaus kommen. Frau Auer ist sofort vom Unfall informiert worden. Warum hat sie ihre Mitteilung so lange aufgeschoben? Dr. Lombardi lässt der Patientin eine verdünnte Alkohollösung verabreichen, auf die sie gut reagiert. Ich frage Heidi Auer, ob Ingeborg außer dem Schlafmittel-Alkoholcocktail noch etwas eingenommen hat. Ach, sie gestikuliert heftig. Bei seinen besten Freunden denkt man gerade nicht an so etwas. Ich bleibe überzeugt, dass die besorgte Freundin aus der Schweiz mehr darüber weiß. Heidi Auer und ihr Mann Dr. Fred Auer nehmen in Christine Koschels Protokoll eine dubiose Rolle ein. Das Ehepaar lebte in St. Moritz, in einer mondänen, salonartigen Szene. Viele Prominente aus Wirtschaft und Kunst verkehrten in ihrem Haus. Ingeborg Bachmann war als erstes mit Max Frisch gekommen und später regelmäßig bei ihnen zu Gast. Von den Auers war bekannt, dass sie sehr freizügig mit Barbituraten umgingen. Geradezu maßlos im Umgang mit Tabletten, erinnert sich die Tochter der Auers. 16. Oktober. Frau Auer und der herzugeeilte Ehemann Dr. mit Auer schicken sich an, in die wegen Infektionsgefahr geschlossene Abteilung zu Ingeborg zu gehen. Stop! Dr. Lombardi gegenüber erklären sie, in ihrer Klinik in St. Moritz sei Ingeborg Bachmann des Öfteren zu Entziehungs- und Aufbaukuren gewesen. Oh no, don't go in there! Trotz Sheila Bachmanns Bitte davon abzulassen, Ingeborg sehen zu wollen, wiegelt Dr. Auer ab. Schon gut, ich gehe ja nicht zu ihr, ich spreche nur mit den Ärzten. Stattdessen sieht er sich Ingeborg an und erzählt gleich danach ausführlich über ihren Zustand. Erst spricht er zu Sheila in Englisch, dann zu Frau Demus in Deutsch. Wir haben so viele Kranke hier, sagt die Nachtschwester und holt die überhängenden Patienten vom Balkon zurück, die ganz feucht sind und zittern. Die Nachtschwester hat schon wieder alles durchschaut. Sie kennt das mit dem Balkon, wendet den Griff an und gibt eine Spritze, die durch und durch geht und in der Matratze stecken bleibt, damit man nicht mehr aufstehen kann. Noch immer kennen die Ärzte nicht den Namen des Medikaments, von dem Bachmanns Entzugserscheinungen herrühren. Da läutet am späten Abend des 16. Oktober das Telefon. Am Apparat ist ein Freund von Ingeborg Bachmann aus Malta, der sich schon einmal gemeldet hat. Hallo? Yes? Um 11 Uhr abends erreicht uns ein Anruf von Freddy Griesel aus Malta. Wir sind in der Via Giulia in Ingeborgs Wohnung zusammen. Er teilt Sheila den Namen des von den Ärzten dringend gesuchten Medikaments mit. Es ist der Tranquilizer Seresta. Seresta? Eben hat er den Namen von Frau Auer erfahren, sollte aber verschweigen, von wem die Auskunft stammt. Schöne Sonne, der vom Staub noch die größte Bewunderung gebührt. Drum werde ich nicht wegen dem Mond und den Sternen und nicht, weil die Nacht mit Kometen prahlt und in mir einen Narren sucht, sondern deinetwegen und bald endlos und wie um nichts sonst Klage führen über den unabwendbaren Verlust meiner Augen. Fürchteten die Auers nicht nur die Vorwürfe der Ärzte, sondern auch rechtliche Konsequenzen? Waren sie deshalb erst Wochen nach dem Unfall im Krankenhaus erschienen? Hatten sie ihr Wissen über Bachmanns Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit deshalb so lange zurückgehalten? Seresta ist ein Beruhigungsmittel aus der Familie der Benzodiazepine, Librium und Valium. Die hochgradige Intoxikation bei chronischem Missbrauch führt zum Verlust der Tast-, Temperatur- und Schmerzempfindung und zu zerebralen Krämpfen. Auch plötzlicher Entzug hat große Krampfanfälle bis zum Status Epilepticus zur Folge, in dem über viele Stunden ein Anfall den anderen ablösen kann. Der Versuch, die Information noch am selben Abend an die Ärzte weiterzugeben, scheitert. Am 17. Oktober um 6 Uhr früh stirbt Ingeborg Bachmann. In Rom, freilich, habe ich gehört, dass mancher das Brot hat, aber nicht die Zähne, und dass die Fliegen auf die mageren Pferde gehen, dass dem einen viel und dem anderen nichts geschenkt ist. Das, wer zu viel zieht, zerreißt und nur eine feste Säule das Haus 100 Jahre aufrecht hält. Ich hörte, dass es in der Welt mehr Zeit als Verstand gibt, aber dass uns die Augen zum Sehen gegeben sind. Wie lautet die Todesursache? Die Brandwunden waren schwer, doch nicht tödlich, sagten die Ärzte. Starb Ingeborg Bachmann an den Folgen jahrelangen Alkohol- und Medikamentenmissbrauchs, die der Organismus nicht mehr verkraftete? An Entzugserscheinungen, die unkontrollierbare epileptische Krämpfe auslösten? Hätte sie gerettet werden können, wenn der Name des Psychopharmakons früher bekannt geworden wäre? Eine endgültige Antwort konnte die Medizin nicht geben. Selbst Fremdverschulden wurde nicht gänzlich ausgeschlossen. Am 11. November 1973 erstatten mehrere Freunde Ingeborg Bachmanns bei der römischen Staatsanwaltschaft Mordanzeige gegen Unbekannt. Die symmetrischen, flächenhaften Verbrennungen lassen daran denken, dass dieser Unfalltod ebenso gut ein Verbrechen sein könnte. Hinzu kommt, dass die Angaben von Drittpersonen und das Verhalten der Umgebung reichlich widersprüchlich

sondern deinetwegen und bald endlos und wie um nichts sonst Klage führen über den unabwendbaren Verlust meiner Augen. Die Verbrennung. Berichte, Erinnerungen, Mutmaßungen. Zum Tod von Ingeborg Bachmann in Rom. Ein Hörstück von Susanne Ayub. Gesprochen haben Andrea Clausen, Gerti Drassel, Pippa Galli und Nikolaus Kinski. Dank an Nidra Bickham und Giuseppe Ricciardo. Musik Emer Kinsella. Tontechnik und Sounds Robert Pawlecka. Regie Susanne Ayub. Redaktion Alfred Koch und Claudia Gschweitl. Eine Produktion der Feature-Abteilung des ORF 2022.